Kontrabanda FM, una voz libre en un mundo poco libre. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das Buch ist da. Autor Detlef Jeskatz. In spanischer und katalanischer Sprache. Auf 302 Seiten erzählt es die Geschichte unseres freien Radiosenders im Laufe seines 33-jährigen Bestehens bis in die allerjüngste Gegenwart. Ab sofort erhältlich über unseren Sender. E-Mail an contrabanda@contrabanda.org. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Oh, меня зовут Грит. Я учительница русского языка. Я немка из Восточной Германии. И привет всем, которые слушают Niemandsland, Барселона. Свободный голос в несвободной мире. Willkommen zu einer neuen Sendung, willkommen im Niemandsland. Mittlerweile ist es Herbst geworden. Beginnen wir heute einmal unsere Sendung Niemandsland mit dem hässlichen Gesicht unserer Stadt Barcelona. Am vergangenen 20. September, das war der Mittwoch vergangener Woche, war ein Kamerateam des lokalen unabhängigen Fernsehsenders La Mosca TV dabei, eine Protestaktion zu filmen. Es ging um den Kongress der sogenannten Immobilienfonds und Spekulanten aus aller Welt, die sich hier in der Stadt unter dem englischen Event-Label The District versammelt hatten. Make real business und so weiter, erzählen wir den Leuten. Ohne auch nur den geringsten Anlass gegeben zu haben, wurde eine Journalistin von La Mosca TV brutal von der regionalen Polizei Mossos de Squadra angegriffen, zu Boden gerissen, verletzt und dann in Polizeigewahrsam genommen. Sie war über 20 Stunden ohne Haftgrund festgehalten worden. Die Filmaufnahmen der Teilnehmer und Passanten zeigen, wie die Beamten mit extremer Gewalt gegen die Protestierenden und die Reporterin von La Mosca TV vorgehen. Wir freien Medien, La Mosca TV und Contrabanda FM fordern von den verantwortlichen Behörden die Identifizierung des Polizisten, der die Frau von La Mosca TV verletzt hat, und eine öffentliche Stellungnahme, in der die freie journalistische Berichterstattung und Arbeit unserer Kolleginnen und unserer Kollegen und unserer Medien garantiert wird. Hashtag Libertad de Prensa, no callarem, Pressefreiheit, wir werden nicht schweigen. Meu nom és Sergi Barrios, soc membre del Sindicat de Barri del Poble Sec i actualment portaveu de la plataforma Stop the District. La Mosca TV hat ein Interview mit Sergi Barrios von der Anwohnerinitiative, Bürgerinitiative Sindicat de Barrio de Poble Sec gemacht. Sergi ist Sprecher der Bürgerinitiative Plataforma Stop the District. Sergi schildert, dass die Protestierenden hier versammelt sind, um gegen den Spekulationskongress der internationalen Investmentsfonds und Immobilienlobby zu protestieren, die in den Wohnvierteln der Anwohner günstige Kapitalanlagen sehen und mit dem üblichen Verfahren die Häuser und Gebäude aufkaufen, um sie für die internationalen Kapitalanleger attraktiv zu machen. Das heißt, Anwohner raus, gentrifizieren, Mieten rauf, teuer weitervermieten und noch teurer weiterverkaufen. Wer nicht gehen will, wird mit Mobbing vertrieben. Es werden urbane Kiezzusammenhänge und soziale Strukturen immer weiter zerrissen. Dagegen wehren wir uns, so Sergi Barrios, gegenüber La Mosca TV. Spekulanten und ihre Politiker lassen die Polizei aufmarschieren und Leute, die protestieren, wegknüppeln und kriminalisieren. So sieht's aus in der Fun City Barcelona. La gent vagi circulant constantment, amb la qual no s'aconsegueix fer una xarxa veïnal potent i, a més, molta gent es veu expulsada, a part de casa seva, de les seves xarxes, de l'escola on van els seus fills, dels seus llocs de treball, es veuen obligats a anar fora de Barcelona o lluny d'allà on fan la seva vida per poder trobar un lloguer barat i accessible. Nosaltres pensem que també tenim el dret a viure a les ciutats, també als centres de les ciutats, que aquests barris segueixin vius i combatius i que tinguem unes vides amb les que tinguem temps de qualitat per cuidar aquella gent que estimem, per fer xarxa, per tenir una vida política organitzada també als barris. Mm-hmm. schwarzen Garten, zwischen Himmeln eingeklemmt. In der Enklave meiner Wahl, in der ich mich verstecke. In Nagorno-Karabach. Vormals tiefe Wälder, Bergketten, vielleicht Eis. Eine messinggelbe Sonne verbricht ein Paradies. Meine Sys und Diastole, dazwischen der Moment. In der Enklave meines Herzens, in der ich mich verliere. September 2023, 19.20 Uhr am Abend. Die Via Laietana ist abgesperrt auf der Höhe der Polizeiwache. Und hier ist wieder die Initiative, die ich schon einmal im Interview vorgestellt habe. Via Laietana, Repression y Tortura, La Casa dels Horrors. Es gibt hier eine Versammlung von meistens älteren Menschen, die protestieren gegen die Folter bzw. gegen die Aufrechterhaltung der Polizeiwache, die hier an der Via Laietana Nummer 43 seit ungefähr einem Jahrhundert installiert ist. Und hier sprechen Opfer der Folter, La Casa dels Horrors, das Haus des Schreckens. Und hier sind die Namen der Folterer noch einmal aufgezählt auf einem Plakat: Eduardo Quintela, Pedro Polo, Antonio Cresch, Vicente Cresch, Sebastian Trapote und verschiedene andere mehr. Es ist die Kommission de la Dignidad, die Kommission der Würde, so könnte man das übersetzen. Der Mann hat soeben seine Erzählung beendet. Er hat geschildert, wie die Menschen behandelt wurden unter Franquismus und auch noch während der Demokratie. Jetzt spricht eine Frau. Jetzt kommt die Schilderung von Isabel López. Isabel López López, sie grüßt das Publikum, die Menschen klatschen. Isabel ist 1951 in Galizien geboren. Ihr Vater war ein Bauarbeiter. Sie kam mit 11 Jahren nach Katalonien. Mit 17 Jahren kam sie zur CEAT. Eine Gewerkschafterin in einer Welt von Männern. Die Via Laietana war abgesperrt. Isabel López war im Gefängnis. Die Menschen draußen forderten ihre Freilassung, Gewerkschafter. In jedem Moment konnte man sie abführen zum Verhör. Sie war sich bewusst, was ihr da blühte. Niemand ist jemals darauf vorbereitet, dass man ihm Böses antut. In diesem Fall, dass man ihr Böses antut. 1971, die Fabrik von Seat in der Zona Franca hier in Barcelona. Die Arbeiter wollten bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Es war ein Arbeitskampf. Die Arbeiter forderten die Wiederzulassung der Arbeiterdelegierten. Dann tauchte am Nachmittag, nach vielen Stunden von Protest, die Polizei auf und zerschlug die Ansammlung der Arbeiter und Arbeiterinnen vor der Fabrik. Man war nicht darauf vorbereitet von Seiten der Arbeiter und Arbeiterinnen, dass die Polizei derart brutal vorging und die Arbeiter aus der Fabrik entfernen wollte, die Fabrik räumen wollte. Dann begannen die Arbeiter damit, sich zu verteidigen. Die Arbeiter versuchten dann, als Panik ausbrach und die Kämpfe begannen, aus der Fabrik zu fliehen, weil Tränengas reingeworfen wurde. Aber man hatte ihnen die Türen versperrt. Dann haben sie geschossen. Ein Arbeiter rief. Sie haben auf einen Genossen, auf einen Kollegen geschossen. Ein Polizist, von dem ich niemals den Namen erfahren hatte, zückte die Waffe und schoss. Nicht einmal, sondern oft. Und tötete den Arbeiter Antonio Ruiz Villalba. Antonio hatte 8 Einschüsse im Unterleib. 8 Einschüsse. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. 1971 war das. Er war mal gerade 30 Jahre alt. Isabel wurde um 1 Uhr nachts abgeholt, während sie schlief. Die Polizei kam. Sie haben ihre Wohnung durchsucht, sie haben sie in die Via Laietana Nummer 43 verschleppt zum Verhör. In der Zeit zwischen 1971 und 1974 wurde sie 4-mal verhaftet. In den Kerkern der Via Laietana ließ man sie nicht schlafen. Man ließ sie in einer schmutzigen kleinen Zelle dahindämmern. Sie wurde auf den Boden geworfen. Es gab kein Bett, keine Decke, nichts. Und sie wurde zu unzeitgemäßen Stunden abgeholt zum Verhör und wieder zum Verhör. Und dann wurde sie aufs Klo geschleppt und sie wurde vergewaltigt. Sie wurde verhöhnt. Sie wurde behandelt schlechter als ein Tier. Es waren immer 3 Tage. Danach bekam sie das Strafgeld aufgebrummt und dann ging es ab ins Gefängnis. Das erste Bußgeld hat sie noch bezahlt, aber die anderen nicht. Es war zu viel. Und wieder musste sie ins Gefängnis. 3 Mal. Als die Polizei herausfand, wie engagiert Isabel in der Gewerkschaft war, wurde sie nicht nur als subversiv eingestuft, sondern auch als unmoralisch. Man hat sie doppelt verurteilt, sowohl politisch als auch als Frau. Sie wurde zu ihrem Privatleben befragt, sie wurde gedemütigt, sie waren brutal, haben sie beschimpft. Draußen auf der Straße kamen immer mehr Frauen, die ihre Freiheit gefordert hatten. Das ist die Geschichte einer Arbeiterin, 1971, zur Franco-Zeit. Es ist heute Dienstag, Dienstagabend, 7:30, Via Laietana. Die Kommission der Dignidad ist hier versammelt und protestiert. Es sind etwa 60 Personen mit Plakaten, Transparenten und auch Estelada-Fahnen hier versammelt. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr für mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr für mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr für mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr für mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang gezückt. Aber euer Leben zieht und drückt nur dann nicht, wenn man sich wirkt. Guten Tag. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 263. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Sieg und Niederlage. Der Krieg nach dem Krieg. Zweiter Teil. Nirgends war das Mörderische des von Hitler errichteten neuen Systems deutlicher zu erkennen als an der Ostfront, wo auch spanische Republikaner gegen die deutschen Streitkräfte kämpften. Wie es die Ironie der Geschichte wollte, waren einige von ihnen 1937 als junge Leute von Nordspanien aus in die Sowjetunion verschickt worden, um sie dort vor den Flächenbombardements republikanischer Städte durch die deutsche und die italienische Luftwaffe in Sicherheit zu bringen. Ungefähr 3000 dieser Kinder und Jugendlichen hatten in der Sowjetunion Zuflucht gefunden. Speziell in der Diaspora-Situation von 1939 waren noch einmal rund 2000 erwachsene Flüchtlinge hinzugekommen, vor allem Soldaten, Offiziere und politische Funktionäre, die mit der kommunistischen Bewegung Spaniens in Verbindung standen. Alle wurden ausnahmslos zum rücksichtslosen Ausbau der sowjetischen Rüstungsindustrie verpflichtet, der auf die deutsche Invasion im Juni 1941 folgte. Jene Republikaner, die unmittelbar an den Kampfhandlungen teilnahmen, kamen häufig in Guerillaverbänden zum Einsatz, einige auch als Piloten. Andere wiederum, Männer wie Frauen, waren als Soldaten bzw. Krankenschwestern an der Verteidigung Leningrads und Moskaus beteiligt. Auch in Stalingrad kämpften und starben spanische Republikaner. Von insgesamt rund 700 republikanischen Kombattanten, die an der Ostfront im Einsatz waren, kamen ungefähr 300 ums Leben, darunter auch die zwei einzigen Söhne der beiden bedeutendsten republikanischen Politikerinnen, so fiel etwa Rubén, der 22-jährige Sohn der legendären kommunistischen Politikerin Dolores Ibárruri, genannt La Passionaria, die Passionsblume, im September 1942 in der Schlacht um Stalingrad. Santiago, ebenfalls 22 Jahre alt und Sohn der Kunstkritikerin, Schriftstellerin, Sozialreformerin und Vorkämpferin der besitzlosen Landbevölkerung, Margarita Nelken, kam im Januar 1944 bei Kampfhandlungen in der Ukraine ums Leben. Der Kampf für die spanische Demokratie wurde an allen Fronten fortgeführt, sogar in Afrika. Als Frankreich im Juni 1940 kapitulierte, befanden sich mehr als 2000 republikanische Veteranen bei jenen französischen Verbänden, die von Syrien bis zum Maghreb in diversen französischen Kolonien und Territorien stationiert waren. Etwa 300 dieser Republikaner waren im April 1940 an dem anglo-französischen Angriff auf den norwegischen Erzhafen Narvik beteiligt. Dort kam die komplette spanische 13. Halbbrigade der französischen Fremdenlegion zum Einsatz und erlitt hohe Verluste. Als sich große Teile der französischen Verwaltung im Maghreb der Vichy-Regierung unterstellten, schlossen sich zahlreiche republikanische Veteranen den von de Gaulle gegründeten Freien Französischen Streitkräften Force Française Libre, FFL, an. Einige der spanischen Freiwilligen mussten sich sogar von Marokko oder Algerien aus durch die Sahara nach dem Tschad in französisch-äquatorialafrika durchschlagen, um General Leclercs 2. Panzerdivision beizutreten. Diese Streitmacht kämpfte später in Libyen, und gemeinsam mit der britischen 8. Armee auch auf anderen nordafrikanischen Kriegsschauplätzen. Nachdem sie an der alliierten Landung in der Normandie teilgenommen hatte, zog Leclercs Division im August 1944 als erster alliierter Verband in Paris ein. Die Republikaner in Leclercs Truppe benannten ihre Panzer beispielsweise Guadalajara, Brunete, Belchite, Ebro und Madrid. Diese Namen verwiesen auf Schlachten im Spanischen Bürgerkrieg oder auf Orte und Landschaften, in die diese Männer eines Tages aus dem Exil heimzukehren hofften. Da viele ihrer Kameraden in den nordafrikanischen Konzentrationslagern des Vichy-Regimes dahinsiechten oder sogar ums Leben gekommen waren, empfanden die meisten von ihnen ihren Kriegseinsatz als eine Art glückliche Fügung. Wieder andere Republikaner mussten sich unter unerträglichen Bedingungen in den nordafrikanischen Zwangsarbeiterbrigaden des Vichy-Regimes abschinden und wurden beispielsweise beim Bau der Trans-Sahara-Eisenbahn eingesetzt. Sie arbeiteten in diesen Einheiten neben Europäern aus anderen Ländern, die genau wie die spanischen Freiwilligen vor dem Faschismus geflohen und in der erklärten Absicht in die Fremdenlegion eingetreten waren, gegen das NS-Regime zu kämpfen. Zusammen mit 5 weiteren Männern der Fremdenlegion beteiligte sich Miralles, Veteran aller Kriege, an dem Angriff auf die italienische Oase von Murzuch im Südwesten Libyens im Januar 1941. »Stelle dir vor, Javier«, sagte Bolaño, so als wenn er selbst die Geschichte erst entdeckte, beziehungsweise den Sinn der Geschichte, während er sie erzählte. »Ganz Europa wird von den Nazis beherrscht und am Ende der Welt, ohne dass irgendjemand es bemerkt, hissen die 4 maurischen Typen, der schwarze und der spanische Kerl, das erste Mal seit Monaten die Flagge der Freiheit. Die heterogene ethnische Mischung der französischen Streitkräfte, wie sie Javier Cercas hier in seinem epochalen Bestseller »Soldaten von Salamis«, »Soldados de Salamina«, thematisiert, war gewissermaßen ein Sinnbild all dessen, worum im Zweiten Weltkrieg gekämpft wurde. Miralles, der Veteran aller Kriege, ist eine von Cercas geschaffene Romangestalt, die der Autor an der historischen Wüsten-Odyssee spanischer Republikaner vom Maghreb über den Tschad nach Libyen teilnehmen lässt. Dieser Mann gehört zu jenen von Hitler und Franco als Untermenschen verachteten Soldaten, die Europa mit ihrem Antiheroismus vor dem Sieg der faschistischen Verherrlichung von Rassenreinheit und Kampfbereitschaft bewahren. In dem Roman werden diese Männer durch das Los dazu bestimmt, sich als Freiwillige nach Murzak durchzuschlagen. Ihre größte Stärke entstammt einer Art Pragmatismus und Relativismus, die sie dem tödlichen Reinheitswahn und der gewaltsamen Kategorisierung entgegensetzen. Und, wie Cercas Roman betont, es gelingt ihnen und nicht etwa ihren ständigen Spengler-Zitaten im Mund führenden Gegnern, die Zivilisation in letzter Sekunde vor der Vernichtung zu retten. Auch die Widerstandsbewegungen, die sich in den urbanen Zentren Frankreichs formierten, verdankten der Entschlossenheit der »roten Spanier«, wie die Nazis und die Frankisten sie nannten, wesentliche Impulse. Eine bedeutende Rolle spielte dabei in der südlichen Zone Frankreichs das 14. Korps der spanisch-republikanischen Armee, das während des Bürgerkriegs mit seinen neuartigen Guerillataktiken und Kommandounternehmen die Kriegsführung der republikanischen Seite entscheidend beeinflusst hatte, wie Archivforschungen erst neuerdings ans Licht gebracht haben. Bis zum Herbst 1943 war das 14. Korps mehr oder weniger vollständig den Franc-Tireurs et Partisans, FTP, angeschlossen, einem wichtigen Zweig der französischen Résistance. Mit der FDP eng verbündet war die vor allem in den Großstädten aktive MOI, M-O-I, Main d'œuvre immigré, eine Gewerkschaft der Arbeitsimmigranten. Mit ihrem kulturellen Kosmopolitismus, ihrer ethnischen Vielfalt und ihrem politischen Radikalismus verkörperte diese Gewerkschaft das genaue Gegenbild zu Hitlers Neuordnung in Europa. Zu den Gründern der MOI gehörten auch vormalige Interbrigadisten, vornehmlich solche, die aus dem Gefangenenlager Gurs unweit der spanischen Grenze geflohen waren. Sie fühlten sich noch immer jenem linken Internationalismus verpflichtet, der schon das Motiv für ihre Teilnahme am spanischen Bürgerkrieg gewesen war. In der Organisation waren aber nicht nur französische oder spanische Republikaner vertreten, sondern auch Italiener, Rumänen, Armenier, Polen, Österreicher, Tschechen und Ungarn. Wie schon in den internationalen Brigaden waren auch hier wieder sehr viele aktive Mitglieder, vermutlich mehr als die Hälfte Juden. Die MOI-Kämpfer standen deshalb unter einem noch stärkeren psychologischen Druck als die Angehörigen anderer Widerstandsgruppen. Das urbane Umfeld, in dem sie operierten, brachte ohnehin ein erhöhtes Risiko mit sich. Darüber hinaus waren sie aber zusätzlich gefährdet, und zwar dreifach: als politische Linke, als Ausländer und als Juden. Nachdem die Gruppe den deutschen Besatzern in Paris schwere Verluste beigebracht hatte, wurden im Februar 1944 22 MOI-Kämpfer von den Nazis hingerichtet. Mehrere der Ermordeten wurden kurz darauf auf dem berühmt-berüchtigten roten Plakat L'Affiche Rouge abgebildet, das in großer Zahl an Pariser Hauswänden aufgehängt wurde. Als 23. MOI-Mitglied wurde kurze Zeit darauf die Rumänin Olga Bancic zum Tode verurteilt und einige Monate später in Deutschland hingerichtet. Das Plakat war der Versuch, durch einen Appell an den französischen Chauvinismus den Glauben der Bevölkerung an die Legitimität der Résistance zu erschüttern. Zugleich kann es als Beleg dafür gelten, dass der Kampf gegen eine neue Ordnung in Europa nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der europäischen Nationen tobte. Es handelte sich um einen Krieg, dessen symbolische Bedeutung sich in den multiethnischen und kosmopolitischen Widerstandsgruppen, die ihn führten, verkörperte. Ab 1943 übernahmen zwei Veteranen des Spanischen Bürgerkrieges die Führung der FDP in Paris. Einer davon war der französische Brigadist Henri Roll-Tanguy, der als Resistance-Kämpfer den Decknamen Roll führte. Diesen Nom de Guerre wiederum hatte er von dem Nachnamen eines Kameraden abgeleitet, der 1938 in der Ebro-Schlacht gefallen war. Bei seinem Einzug in Paris erwies General Leclerc einer aus Veteranen des Spanischen Bürgerkrieges gebildeten Einheit die Ehre, an der Spitze der Truppen zu marschieren. Damit wollte er zweifellos die Bedeutung der ehemaligen Spanienkämpfer, von denen 1944 immerhin 10.000 aus spanischen Städten und Provinzen die Résistance unterstützten, für den französischen Widerstand unterstreichen. Zugleich galt Paris aber auch als Etappe auf dem Weg zur Befreiung Madrids, wo, wie die Exilanten ständig hofften, die Alliierten den von der Guerilla begonnenen Befreiungskampf zu einem guten Ende führen würden. Doch nicht einmal ein Jahr später mussten die Republikaner ihren Kampf um Madrid bereits endgültig verloren geben. Die Befreiung Europas durch die Alliierten kam nämlich an den Pyrenäen zum Stehen. Im Herbst 1944 blieb es den republikanischen Veteranen daher überlassen, allein die Grenze zu überschreiten, wo sie von Francos Truppen geschlagen und nach Frankreich in ihr endgültiges Exil zurückgedrängt wurden. Während Hitler 1945 am Ende war, ging Franco als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Die Westmächte ließen sein diktatorisches Regime unangetastet, da sie jetzt immer mehr durch die Teilung Europas, das heißt durch den Eisernen Vorhang und den beginnenden Kalten Krieg, in Anspruch genommen waren. Geflissentlich übersahen sie deshalb die Massenmorde und Repressionen, zu denen es in dieser Zeit in Spanien kam, zumal Franco diese Maßnahmen wiederholt als Kreuzzug gegen den Kommunismus darstellte. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 263, eine Niemandsland-Produktion 2023. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg von Helen Graham, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Lenz. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War. A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Erschienen 2008 im Philipp Reclam Verlag Stuttgart. Die Autorin Helen Graham ist Professorin für Spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London.

Erneut werden in Europa massenhaft Unschuldige ermordet. Italiens neofaschistischer Senatspräsident weilte am Tag der Befreiung seines Landes in Prag. Dort gedachte Ignazio La Russa am 25. April des Studenten Jan Palach, der sich im Januar 1969 aus Protest gegen die sowjetische Invasion selbst verbrannt hatte. Danach besuchte er ein ehemaliges deutsches KZ. Für die italienische Philosophin und Journalistin Cinzia Sciuto war dies ein schäbiger Versuch, alle Totalitarismen des 20. Jahrhunderts gleichzusetzen. In der Nacht, in der alle Kühe schwarz sind, sieht man am Ende überhaupt keine Kühe mehr. Wer soll angesichts solcher Gedenkfeiern noch auf die Idee kommen, dass die Wehrmacht ihre entscheidende Niederlage in Stalingrad erlebt hat? Dass 11 Millionen sowjetische Soldaten im Kampf gegen Deutschland starben und 15 Millionen Zivilisten getötet wurden? Vor 60 Jahren konstatierte US-Präsident John F. Kennedy, keine andere Nation in der Geschichte der Kriege hat so gelitten wie die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Derartiges wagt heute kein westlicher Staatschef mehr zu sagen. Seit der Invasion in der Ukraine ist jeder positive Bezug auf die Sowjetunion oder Russland untersagt. Seit einem Jahr erlebt Europa eine Welle des Geschichtsrevisionismus. In Osteuropa werden hunderte Straßen umbenannt, Denkmäler vom Sockel geholt, Gebäude abgerissen. Nachdem in Riga bereits ein Obelisk gesprengt wurde, der an den Sieg der Roten Armee über die Nazis erinnert, will die lettische Regierung 69 weitere Gedenkstätten schleifen. In Estland stehen mehr als 400 Orte des Gedenkens auf der Abrissliste. In Litauen erfassen die Säuberungen auch Werke litauischer Künstler, die man einer prokommunistischen Haltung verdächtigt. Auch die Sicht auf die Vergangenheit wird ein Opfer des Krieges in der Ukraine, wo mit Hakenkreuzen tätowierte russische Söldner vorgeben, eine Operation zur Denazifizierung durchzuführen. Geschichtsmanipulation, wo man hinsieht. Im Westen wird der Kampf um die Erinnerung in den Parlamenten ausgetragen. Am 28. März haben die französischen Abgeordneten, wie zuvor der Deutsche Bundestag und das Europäische Parlament, einem Antrag Kiews zugestimmt, der den Holodomor, die Hungerkatastrophe in der Ukraine von 1932 bis 1933, als Völkermord qualifiziert. Das sei wichtig, sagen die Befürworter der Aktion, um die öffentliche Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten, die für den Ausgang des bewaffneten Konflikts entscheidend ist. Doch in der historischen Fachwelt wird durchaus kontrovers diskutiert, ob die ukrainische Hungersnot das Resultat einer ethnisch motivierten Strategie war, die absichtlich verschärft wurde. Aber wenn es darum geht, Moskau anzuklagen, macht man auch die Geschichte zur Waffe. Unser Berlin, unser Berlin. Unser Berlin, wer meint es jetzt das Alte? Unser Berlin, wer meint es jetzt das alte Berlin? Das war ausgezeichnet durch den Sieg, den jedes Kind spielend leicht erringt, wenn es bei Schwarz-Rot über Ampeln geht, die gar nicht gehen. Außerdem telefonierst am Steuer neben dir die Bullen, die siehst du nicht, weil du mit links eine Tüte drehst. Die Cops monieren dann auch bloß deine kaputte Windschutzscheibe und sehen heilfroh, dass du sie einfach weiterfahren lässt. Aber die Bäume, die retten uns, unser Berlin. Wir kriegen's halt auch längst nicht mehr alleine hin. Dass Autos brennen, will ich hier nicht kommentieren, weil ich bin selber ein Automobilist. für den der Kampf gegen diese Parkschein ungeheuer die verzweifelte Aktionsform mancher Stunde ist. Aber die Bäume, die retten uns, unser Berlin. Auch wenn sie der Stadt zusätzliche Parkfläche entziehen. In Kreuzberg gibt's jetzt eine Rudi-Dutschke-Straße. Doch ich kenn vieles, das es längst schon nicht mehr gibt. Betreffendes Projekt bitte einsetzen bleibt. Solange bis das Räumkommando um die Ecke biegt. Jetzt wohnen Leute hier im Kiez, das ist der Hammer. Und mir geht's überhaupt nicht um den Dialekt. Weil was kann's im Hauptstadtsommer Schöneres geben als ein verhauen Exil Bayern, der mitten in Berlin preißend erbleckt. Da bleckt und erschreckt, da bleckt und erschreckt. Aber die Bäume, nicht die Bayern, retten Berlin. Genetisch rein wie Thilo Sarrazin. Berlin, Elektro-City, tief unter der O2-Arena. Verbaut, verschollen, wo kein Bass mehr weht. Da liegen die Trips und Beats der 90er. Als manche Luxus-Penthouse-Wohnung noch der Himmel über einer Baulücke war. Der Himmel über einer Baulücke, ja. So, das typische Trabi-Geräusch hier, der Trabi-Motor. Die Leute gucken, die Leute machen auch einen Schritt zur Seite, weil die den Qualm vom Kerosingestank nicht abbekommen wollen. Das freut uns, damit haben wir wahrscheinlich mehr Platz hier auf der Straße. Hanne, kurzes Statement, Grüße an die Radiohörer. Ja, Gruß, und es handelt sich natürlich nicht um Kerosin, sondern um super Bleifrei. Okay, das müssten wir richtig stellen, damit die Leute nicht auf falsche Gedanken kommen. Wir wären hier etwa Umweltschweine. Wir befinden uns jetzt hier am Kotti, durchqueren gleich die, ja, Kotti-Unterführung. Die neue Polizeidienststelle. Da steht ein Trupp Polizisten, die scheinen sich zu langweilen. Einsatzfahrzeuge bereit. Wie ist die Situation hier mittlerweile sicherer geworden? Was meinst du? Ich denke schon, trotz Polizei. Früher hat man ja gesagt, Bullen raus aus dem Kiez. Wir brauchen keine Bullen. Was sagen wir heute? Willkommenskultur auch für die Polizei, oder? Könnte man das so formulieren? Oder ist es nicht alles gut, was stinkt? Niemandsland berichtet aus Berlin, live hier. Im letzten Grill schmoren schon die Dönerteile an ihrem Drehrost. Sehr schön. Der Geruch von Istanbul weht uns auch hier in den Trabi rein. Junge Damen, Damen und Herren, zu Gast aus aller Welt hier. Wie immer, Kiosk, Türkische Kitap, Mützük. Alles in Ordnung hier. Gut, Dankeschön. Das zeigt ja jetzt falsch rum an hier. Davor ist die 30er-Zone, da wurden sie mit 40 km/h gemessen. Das Ganze ist eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Dazu müssen Sie sich nicht äußern, können Sie aber. Wollen Sie den Verstoß zugeben? Nee. Ich kann gar nicht vorstellen, dass ich schon 40 gefahren bin da vorne. Alles klar. So schnell ist das Auto gar nicht. Ja, dann bräuchten wir bitte einmal den Führerschein, die Führerschutzbescheinigung und Ihren Personalausweis. Ah, mein Gott. Bootsführerschein? In dem Fall nicht, nee. 1.33 Uhr, Mann, ey. Dankeschön. Wassertorplatz. So ein Mist, ey. Kleinen Moment, dann bin ich wieder da, ja? Besser nicht diskutieren. Ich fahr schon nicht weg. Mann, ey, also das ist ja jetzt wirklich wie ein Witz. Wir stehen hier am Wassertorplatz, Polizei hat uns angehalten, wegen, was hat er gesagt, wegen Überschreitung der Ordnungswidrigkeit, Fahrgeschwindigkeit und Ordnungswidrigkeit. Geben Sie das zu? Hans hat gesagt, nee. Würde ich auch nicht zugeben, weil das sollen sie erstmal nachweisen. So, aber haben die uns irgendwo geblitzt oder was? Oder? Wahrscheinlich. An welcher Stelle? Weil du warst ziemlich langsam. Ne? Du warst ja, der fährt doch gar nicht so schnell. Ja, ja, du warst unter 40, habe ich gesehen. Ich habe ja geguckt. Ne? Ja, ja, bis ich bei 50 bin, da bin ich ja schon, da bin ich ja schon DDR. Mann, das ist also wirklich ausgerechnet. können wir denen nicht sagen, die sollen uns in Ruhe lassen. Wir gehen einen sterbenden Freund besuchen. Ah, echt. Freund hilft nichts. Das muss nee. Frau oder Kind sein. Alles andere ist freiwillig. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Görlitzer Park, Görlitzer Park. Im Müll sucht ein alter Mann gerade nach Pfand. Ein Irrer führt Selbstgespräche im Wahn. Er schreit jemand an, den nur er sehen kann. Görlitzer Park, im Herzen der Stadt. Die Falkensteinstraße ist Westafrika. Die Dealer am Hasseln bei Tag und bei Nacht. Nur die Härtesten haben es bis hierhin geschafft. Überlebten das Meer, im libyschen Knast. Möchtest du Koks oder MDMA? Der Partytourist ist 3 Tage lang wach. Wird abgezogen am Bankautomat. Görlitzer Park, Görlitzer Park. Manche sind abgestürzt, manche sind Stars. Weißt du noch damals das Drama mit Mach? Er hat überlebt, doch das Ganze war knapp. Vom Lagos, Kamerun, haben alle diese kleinen Countries. Da sind wir in Spin gekommen, in den Kampf gebracht. Dass ich hier bin, ich fühle mich sofort Schulden von Familie. So jetzt muss ich jetzt das Geld irgendwie holen, irgendwie, egal wie. Dass ich zu Hause schicken kann. Görlitzer Park, Görlitzer Park. 10 Uhr am Morgen, die Alkis auf Schnaps. Ein Punker hat in die Kasse gegrapscht. Security schlägt seine Nase zu March. Görlitzer Park, Görlitzer Park. Freitagsgebet, die Moschee nebenan. Rest in Peace, Demi, der viel zu früh starb. Am Schlesi malt One-Up gerade ne Bahn. Aus Kreuzberg an die Spitze der Charts. Von Hahnenkampf bis Rap über Hass. Matratzen im Studio, wir ackern ihr hart. Maxim pennt, ich habe Kaffee gemacht. Görlitzer Park, Görlitzer Park. Auf dem Spielplatz liegen Nadeln im Sand. Racial Profiling, Schikane vom Staat. Drogenspürhunde, sie wittern etwas. Görlitzer Park, BZ-Schlagzeilen, was haben wir gelacht? Selbst Leute vom anderen Ende der Stadt sagen, ach krass, ist ja doch nur ein Park. Laden macht zu, Laden macht auf, Laden macht zu. Grüße gehen raus an Abbas und Max, Astrid und Typhoon und Gaggan von früher vom Warriors House. Konnichiwa, die Bullen sind da, Bullen sind weg, doch wieder da. Und feiern sich auf 2 Gramm Gras und 3 Pillen, so wie ich im Görlitzer Park. Auf jeden die Mieten haben alle verjagt. Ich dreh mich um, frag, habt ihr Hafer mich da? Wo ist eigentlich die obdachlose Frau, die immer gechillt hat? Letztes Jahr. Ja. Görlitzer Park, erst einmal Demo, wir hängen auf dem Dach. Am Heinrichplatz brennt irgendwas und bayerische Bullen rennen durch die Stadt. Görlitzer Park, Görlitzer Park, mit 18 wollte ich klingen wie Savage. Erst gab es ein Korb, doch Jahre danach, bei Reuer Bunker ein Plattenvertrag. Görlitzer Park, Görlitzer Park, die Eigentumswohnung ist bald abbezahlt und den ist sehr stark. Diesen Apartments, auf die ich als Teenie mein Farb heute warf, für was du ein Döner mit Ayran bekamst, bekommst du heute ein Kaffee im Glas. Bin ein 3-6er Ureinwohner, doch sieh aus wie ein Touri im Görlitzer Park. Görlitzer Park, Görlitzer Park, Görlitzer Park. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 18. September bis zum 9. Oktober 2023. Kiew. Die ersten schweren Kampfpanzer vom Typ Abrams sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in der Ukraine angekommen. Die Abrams sind schon in der Ukraine und bereiten sich darauf vor, unsere Brigaden zu verstärken, schrieb Zelensky am Montag auf Telegram. Insgesamt haben die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 dieser Panzer an die Ukraine angekündigt. Selenskyj macht keine Angaben zur Anzahl der bereits im Land befindlichen US-Panzer. Klar, militärisches Geheimnis. Moskau besiegen heißt die Marschroute. Seit Kriegsbeginn beläuft sich die US-Rüstungsgüterhilfe für die Ukraine nach Regierungsangaben, Achtung, meine Damen und Herren, auf 93,9 Milliarden Dollar. Zuletzt wurden Waffen und Ausrüstung im Wert von 128 Millionen Dollar aus Beständen des US-Militärs neu genehmigt. Die schnüren so alle zwei, drei Wochen ein riesen Milliardenpaket an Waffen für das Selenskyj-Regime, um das Putin-Regime niederzuringen, das gleichzeitig Waffen aus Nordkorea bezieht. Und das mitten in Europa. Меня зовут Грит. Я учительница русского языка. Я немка из Восточной Германии. И привет всем, которые слушают Niemandsland, Барселона. Свободный голос в несвободном мире. Weniger toll sieht es an dem skandinavischen Teil der Ostfront aus. Ungarn blockiert Schwedens NATO-Beitrag. Brüssel. Im Ringen um einen NATO-Beitritt Schwedens hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán einer schnellen Ratifizierung durch sein Land eine Absage erteilt. Ich frage mich, ob es etwas Dringenderes gibt, das uns dazu zwingen würde, Schwedens Kandidatur zu ratifizieren, erklärte Orbán am Montag im Parlament in Budapest. Die Sicherheit Schwedens sei in keinster Weise gefährdet. Er forderte Stockholm auf, die regelmäßigen Äußerungen zu Ungarns Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit einzustellen. Schweden hatte angesichts des Krieges in der Ukraine, ebenso wie das Nachbarland Finnland, beschlossen, der NATO beitreten zu wollen. Während Finnland mittlerweile Mitglied ist, scheiterte der Beitritt Schwedens bislang am Veto Ungarns und der Türkei. Der Stellvertreterkrieg der USA bzw. des Westens gegen Russland rechtfertigt fast alles im Moment. Zum Beispiel ein Ex-SS-Mann wird in Kanadas Parlament gefeiert. Jüdische Organisationen sind natürlich empört, aber wen stört das schon? Es geht um Milliarden Rüstungsgeschäfte. Diese Nazi-Ehrung geht gewaltig schief. Nachdem Volodymyr Selenskyj, seine Gastgeber, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und das Parlament am Freitag den 98-jährigen Ex-Angehörigen der 14. Waffen-Grenadierdivision der SS, Galizische SS-Division Nummer 1, Jaroslav Hunker, mit stürmischen Ovationen gefeiert hatte, hagelte es heftige Kritik. Die SS-Division Galizien sei für den Massenmord an unschuldigen Zivilisten mit einer unvorstellbaren Brutalität und Bosheit verantwortlich, erinnerten die Freunde des Simon-Wiesenthal-Zentrums für Holocaust-Studien am Sonntag. Auch B'nai B'rit Kanada und weitere jüdische Organisationen protestierten und verlangten eine öffentliche Entschuldigung für den Tabubruch. Zunächst hatten Politik und Medien nach dem gewohnten Motto Hauptsache gegen den Kreml die Nazi-Vergangenheit von Hunker erstmal vertuscht. Der Toronto Star und andere kanadische Zeitungen nannten dessen Einheit einfach nur bei ihrem nicht gebräuchlichen Namen Erste Ukrainische Division, den sie knapp zwei Wochen vor der Kapitulation Hitler-Deutschlands angenommen hatte. Unterhaussprecher Anthony Rota titulierte den Nazi als ukrainischen Helden, der gegen die Russen kämpfte und weiterhin die Truppen unterstützt. Vor lauter antirussischer Emphase waren in den Köpfen von Trudeau und den mitjubelnden Parlamentariern offenbar alle historiografischen Koordinaten verrutscht. Und ihnen entfiel glatt, dass kanadische Soldaten im Zweiten Weltkrieg mit den alliierten Streitkräften an der Westfront nicht an der Seite von, sondern gegen Hunkers SS-Kameraden gekämpft. Einige sind im Juni 1944 sogar beim Massaker in der Abbaye d'Ardenne ermordet worden und insgesamt 45.000 von ihnen ihr Leben gelassen hatten. Bloßgestellt hatte diese Ungeheuerlichkeiten Ivan Kaschonski von der Universität Ottawa. Der Politikwissenschaftler hat die geschichtsvergessenen Politiker mit der Präsentation von Fakten über die SS-Einheit von Hunker zum Nachsitzen verdonnert und mit biografischen Dokumenten belegt, dass dieser sich 1943 freiwillig der Waffen-SS angeschlossen hatte. Nach diesem erinnerungspolitischen GAU bleibt der hohen Politik Kanadas nur noch Schadensbegrenzung. Parlamentssprecher Rota hält als Bauernopfer her und erklärte sich am Sonntag zum alleinigen Verantwortlichen für die Einladung Hunkers, der nach dem Krieg kanadischer Staatsbürger geworden war. Trudeau will von allem nichts gewusst haben. Weniger glaubwürdig, denn seine Regierung, vor allem seine Vizepremier Christina Freeland und bereits seit den 40er Jahren seine liberale Partei unterhalten enge Verbindungen zur einflussreichen Lobby der faschistischen Organisation ukrainischer Nationalisten. Volodymyr Zelensky, der bei der Ehrung Hunkers seine Hand zu Siegesfaust ballte, sitzt den Skandal einfach aus. Schließlich gehört die Würdigung von Nazis längst zum Tagesgeschäft des ukrainischen Präsidenten. Im April hatte die von ihm vielfach ausgezeichnete Azov-Armee-Brigade den 80. Geburtstag der SS-Division Galizien gefeiert. Unsere politischen Führer nennen es westliche Werte gegen die Russen, gegen den Russen zu verteidigen. Mahlzeit. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Doppelte Zungen. Russische Rohöllieferungen steigen trotz Sanktionen. Moskau. Die russischen Rohöllieferungen sind in diesem Frühjahr trotz der Sanktionen der EU und der G7 um 50% gestiegen. Dies berichtete die Financial Times am Montag unter Berufung auf Daten des Analyseunternehmens Kepler. Während des Anstiegs der Ölpreise seien auch die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft gewachsen, hieß es in dem Blatt weiter. Die Europäische Union, die G7-Staaten und Australien hatten im Dezember 2022 eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel für russisches Öl eingeführt. Eine Meldung aus dem Europaparlament. Mainz. Die Satirepartei Die Partei geht mit ihrem Vorsitzenden Martin Sonneborn und Schriftstellerin Sibylle Berg an der Spitze in den Europawahlkampf. Die beiden wurden am Wochenende in Mainz auf die ersten beiden Plätze der Liste gewählt, wie Sonneborn am Montag dpa sagte. Bei der vergangenen Europawahl hatte die Partei zwei Plätze im EU-Parlament errungen. Der Satiriker Nico Semsrott verkündete Anfang 2021 seinen Austritt aus der Partei, sodass sie zuletzt nur noch Sonneborn im Parlament vertrat. Thema Armut in Deutschland. Ampel bekämpft Arme, schreibt die Junge Welt am 26.09. auf ihrer Homepage. Einigung vor Kabinettabstimmung zur Kindergrundsicherung bedeutet weitere Kürzungen, insbesondere für Asylsuchende. Das sagt Herr David Maywald. Soziale Demagogie statt Sozialpolitik ist Programm der Ampelkoalition. Zum Wochenende hatte die Rheinische Post aus Kreisen der Regierung erfahren, dass vor der Kabinettsabstimmung über die Kindergrundsicherung an diesem Mittwoch eine Einigung erzielt werden konnte. Diese bedeutet etwa den während der Corona-Pandemie beschlossenen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro für Kinder von Asylsuchenden zu streichen. Das ohnehin zu Farce gestutzte zentrale sozialpolitische Projekt der Bundesregierung erzeugt somit einmal mehr, was die Regierung vorgibt, bekämpfen zu wollen. Armut und Ungleichheit. Unkluge Fehlanreize im Asylrecht würden durch die Einigung auf Betreiben des Bundesfinanzministeriums vermieden, zitierte die Rheinische Post aus Kreisen des Ressorts von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Diese Äußerung passt in eine von oben orchestrierte Debatte in der Regierung, wie die meisten der Oppositionsparteien unisono mit Forderungen nach mehr Abschiebungen auftreten. Schon zu Beginn der Auseinandersetzung um den Eklat für die Kindergrundsicherung hatte Lindner die wachsende Anzahl von mittlerweile an die 3 Millionen armen Kinder in der Bundesrepublik auf Zuwanderung zurückgeführt. Während nach Vorschlag der Mindestlohnkommission bis 2025 nur mickrige Mindestlohnerhöhungen auf Centniveau erfolgen sollen, wird der im Januar anstehende Inflationsausgleich beim Existenzminimum im Bürgergeld mit verschärftem Ton attackiert. Bedeutet der Haushalt der Fortschrittskoalition, so nennen sie sich selber, zusammengefasst bereits nur Mehrausgaben für Rüstung und Umverteilung per Kürzung im Sozialen, spielt die Bundesregierung nun zusätzlich die Ärmsten der Armen gegeneinander aus. Für Waffen ist ganz offensichtlich unendlich Geld da. Es wird quasi über Nacht gedruckt, erklärte Susanne Ferschel am Montag gegenüber der Jungen Welt. Bei Leistungen für jene Menschen, die vor Waffengewalt und Krieg in die BRD flüchten, werde aber der Rotstift angesetzt. Nicht Zuwanderung, sondern niedrige Erwerbseinkommen bei hoher Inflation und unzureichende Kinderbetreuungsstrukturen seien für immer mehr arme Kinder hierzulande ursächlich, sagte die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke zur Jungen Welt. Statt Spaltungsdebatten zu befeuern, sollte die Ampelregierung die konkreten Probleme anpacken. Von der Kindergrundsicherung ist bereits der von Familienministerin Elisabeth Paus, Bündnis 90 Die Grünen, viel zu niedrig angesetzte Haushaltsposten ließ es ahnen, nicht mehr als eine Verwaltungsreform zu erwarten. Eine wirksame Bekämpfung von Kinderarmut erreicht sie nicht. Darüber sind sich Sozialforscher und Verbände weitgehend einig. Die nun beschlossene Streichung des Sofortzuschlags bedeutet eine erneute Benachteiligung von geflüchteten Kindern, die kinderrechtlich nicht hinnehmbar sei, erklärte Erik Großhaus von der internationalen Kinderhilfsorganisation Save the Children am Montag gegenüber Junge Welt. Die Ungleichheit zwischen Kindern nehme mit dieser Entscheidung zu, obwohl sie alle die gleichen Rechte auf Teilhabe und gesundes Aufwachsen haben, so der Experte für Kindesarmut und soziale Ungleichheit. Die Kindergrundsicherung sei entgegen ihrer vorgeblichen Funktion nicht existenzsichernd, monierte auch Susanne Ferschel. Doch Armutserfahrungen im Kindesalter hätten gravierend negative Folgen für die spätere Entwicklung. Arme Familien blieben auch mit der Kindergrundsicherung arm. Sie haben nach der Reform nicht mehr Geld in der Tasche als jetzt, ärgerte sich Ferschel im Gespräch. Das zentrale sozialpolitische Projekt sei für ein so reiches Land ein ungeheures Armutszeugnis und ein Versagen der gesamten Ampel, die den betroffenen Kindern und auch der gesamten Gesellschaft damit schadet. An der Afrika-Front sieht es für den Westen nicht besonders gut aus. Thema Neokolonialismus. Frankreich gibt klein bei. Niger. Botschafter und Truppen Frankreichs sollen Ex-Kolonie verlassen. Macron will keine Geißel sein. Ein Artikel von Ina Sempter in der Jungen Welt. Da heißt es, 2 Monate nach dem Militärputsch in Niger gibt Frankreich die Militärpräsenz in seiner früheren Kolonie auf. Präsident Emmanuel Macron kündigte am Sonntagabend den Abzug von 1500 französischen Soldaten bis zum Jahresende an. Frankreich werde sich nicht zur Geisel der Putschisten machen, die nicht mehr den Terrorismus bekämpfen wollen, behauptete Macron. Man werde sich mit diesen jedoch verständigen, um einen geordneten Abzug sicherzustellen, sagte der Präsident in einem Interview der Fernsehsender TF1 und France 2. Weiter verkündete Macron, seinen Botschafter wie auch mehrere Diplomaten in den nächsten Stunden zurückzuholen. Sylvain Ité war bereits Ende August dazu von den nigerischen Behörden aufgefordert worden. Paris weigerte sich jedoch hartnäckig, dem Folge zu leisten. Die von Niamey gesetzte 48-Stunden-Frist verstrich und Macron lobte wenige Tage später das Engagement unseres Botschafters, der trotz des Drucks, trotz allem und trotz aller Äußerungen der illegitimen Behörde bleibe. Die hatte IT mit dem Status des Botschafters verbundenen Vorrechte und Immunitäten entzogen und die Polizeidienste angewiesen, seine Ausweisung zu veranlassen, wie es in der damaligen Mitteilung des nigrischen Außenministeriums hieß. Westliche sogenannte Experten sehen in der Entscheidung naturgemäß keinen Gewinn an Souveränität für die nigrische Übergangsregierung, sondern ein Image-Desaster für Frankreich, eine Erniedrigung, wie etwa ein französischer Politikwissenschaftler von AFP zitiert wurde. Sein Zukunftsszenario könnte indes für afrikanische Staaten durchaus positiv sein. Langfristig werden sämtliche Militärstützpunkte Frankreichs in Afrika geschlossen werden. Wer dahinter steckt, ist für Thierry Virgulon auch im Hinblick auf die Umstürze in den westafrikanischen Nachbarländern aber klar. Nach dem Putsch gab es in jedem Land sofort antifranzösische Demonstrationen und Online-Kampagnen. Dahinter steckte eindeutig russische Expertise. Moskau ist also schuld. Dass es im Sahel bereits seit Jahren Proteste gegen die ehemalige Kolonialmacht gab, wird geflissentlich verschwiegen. are listening to Niemandsland, a radio show in German. But not only in German, in English, in Spanish, in Catalan. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Thema Hass auf Kuba, USA. Es flogen Molotow-Cocktails auf die kubanische Botschaft. Havanna. Die kubanische Botschaft in Washington ist nach Angaben aus Havanna mit 2 Molotow-Cocktails angegriffen worden. Der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez sprach von einem Terroranschlag. Verletzt wurde in der diplomatischen Vertretung dennoch niemand. Antikubanische Gruppen würden auf Gewalt zurückgreifen, wenn sie das Gefühl hätten, dass sie straflos davonkämen, schrieb Rodriguez auf X, ehemals Twitter. Der jüngste Angriff war wenige Stunden nach der Rückkehr des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel nach Havanna passiert. Zuvor hatte er an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York teilgenommen. Das Töten und Sterben an der Ostfront geht weiter. Kiew meldet den Tod von einem russischen Admiral. In Washington werden die Sektkorken in die Luft gejagt. Beim ukrainischen Angriff, so heißt es offiziell, dahinter stecken natürlich die britischen Militärs, auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte am Freitag, ist nach Angaben aus Kiew auch der Flottenchef Viktor Sokolow ums Leben gekommen. Nach dem Treffer im Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte starben 34 Offiziere, darunter auch der Kommandeur der Schwarzmeerflotte Russlands, teilte das ukrainische Militär am Montag auf Telegram mit. Von russischer Seite gibt es bisher keine Bestätigung. Am Freitag hatte das ukrainische Militär die Halbinsel Krim mit einem kombinierten Angriff von Drohnen und Marschflugkörpern überzogen. Eine Meldung aus Spanien, Madrid. Es geht um die Regierungsbildung. Der erste Versuch findet heute statt. Der rechte Feijóo gewinnt die Wahl, aber hat kaum Chancen, Ministerpräsident zu werden. Eine Brandmauer gegen rechts außen ist im Wege. Es war alles andere als eine Antrittsrede. Der Parteichef der rechten Partido Popular, PP, Alberto Núñez Feijóo, trat am Dienstag, am heutigen Dienstag, zur Mittagszeit vor das spanische Parlament in einer Sitzung, die eigentlich mit seiner Wahl zum Regierungschef enden sollte. Doch der Konservative wusste von Anfang an, dass es dazu kaum kommen wird. Zwar gewann seine PP die Wahlen Ende Juli, doch reicht es selbst im Bündnis mit der rechtsextremen Vox und 2 Abgeordneten anderer rechter Formationen nicht zur Parlamentsmehrheit von 176 Stimmen. Dazu fehlen 4 Abgeordnete. Da keine der restlichen Parteien mit Vox aufs Foto will, wird Feijóo wohl bei der für Mittwochabend erwarteten ersten Abstimmung und für Freitagabend erwarteten zweiten Abstimmung Opfer einer Brandmauer gegen Rechtsaußen. Die PP regiert in Regionen und Gemeinden längst gemeinsam mit den Rechtsextremisten. Feijóos Anhänger stört das nicht, dass die Regierung nicht aufgeht. Fahnenschwenkend feierten sie den PP-Chef vorm Parlament. Präsident, Präsident, Presidente, Presidente, Sanchez muss sich Rufe gefallen lassen. Drinnen im Plenarsaal war Feijóo alles andere als präsidial. Seine Antrittsrede war nicht die Vorstellung eines Regierungsprogramms, sondern vielmehr die Leitlinie eines Oppositionsführers gegen die noch amtierende und mögliche künftige Linkskoalition unter dem Sozialisten Pedro Sanchez. Es war eine Art vorweggenommenes Misstrauensvotum. Kein Ziel, auch nicht das Amt des Ministerpräsidenten heiligt die Mittel, schimpfte Feijóo gegen Sanchez. Gemeint ist eine mögliche Amnestie für 1700 Aktivisten, die das von Madrid untersagte Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 in Katalonien organisiert hatten. Denn sollte Feijóo, wie erwartet, scheitern, ist Sanchez an der Reihe. Alles deutet darauf hin, dass dieser von links bis in die Regionen das gesamte Spektrum außerhalb der Rechten hinter sich bringen kann. So könnte er im Oktober für weitere 4 Jahre vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Achtung, allerdings sind dafür die in Katalonien regierenden republikanischen Linken, ERC, und die Partei Gemeinsam für Katalonien, Junts per Catalunya, des im Exil lebenden, geflohenen ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont, ebenso wie 2 baskische nationalistische Parteien entscheidend. Und die Katalanen fordern eben jene Amnestie. Er werde gegen die Unabhängigkeitsbefürworter die Würde des Staates verteidigen, versicherte Feijó, der ein Gesetz gegen Untreue gegenüber der Institution und der Verfassung versprach. Zwei Tage vor seiner Antrittsrede hatte die PP mehrere 10.000 Menschen aus ganz Spanien mit Bussen nach Madrid gefahren, um dort gegen den Schurken Sanchez und seine Verräterregierung zu protestieren. Putsch den Moll ins Gefängnis, riefen die Teilnehmer immer wieder. Feijó lehnte dort im Parlament unter Applaus der Seinen jedwede Zusammenarbeit mit Nationalisten aus den Regionen ab. Dabei hatte er selbst versucht, Unterstützung der im Baskenland regierenden baskischen nationalistischen Partei, PNV, zu erhalten. Würden deren 5 Abgeordnete im ersten Wahlgang für ihn stimmen, würde das reichen. Feijó erhielt eine Absage. Selbst mit Puigdemonts Junts per Cat versuchte er ins Geschäft zu kommen. Deren 7 Abgeordnete müssten sich nur enthalten, damit Feijó am Freitag im zweiten Wahlgang mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereint. Auch hier erhielt er eine Abfuhr. Zuletzt ging die PP bei Sánchez PSOE auf die Suche nach ehrlichen Sozialisten, so nennen die das, also Überläufern, die im Dienste der vermeintlich gefährdeten Einheit Spaniens zu ihm überlaufen könnten. Die ehemalige Regierungschefin der Region Madrid, Esperanza Aguirre, PP, verhinderte 2003 dank zweier Überläufer aus der PSOE eine regionale Linksregierung. Am Dienstag sah es nicht so aus, als könnte sich dies zugunsten von Feijó wiederholen. El día 29 de septiembre presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Dedi Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Presentación el día 29 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo Enciclopédic en la calle Reina Amalia 38, cerca del Paralel. Nos acompañará con su voz y guitarra el sobrino del diablo. Contrabanda. Lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Os esperamos. Recuerda, el 29 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Ateneo Enciclopédic, en la calle Reina Amalia 38. Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute hier auftreten zu dürfen. Und jetzt darf ich noch ein Stück von mir spielen. Es ist ein Lied, darin kommt ein Zitat vor. Und ich konnte das Zitat bisher keiner Person zuordnen, aber ich kann verraten, von welcher Wand ich es abgelesen habe. Und zwar steht es möglicherweise an vielen Wänden auf der Welt. Ich persönlich habe es von der Yorkbrücke abgelesen. Da steht seit vielen Jahren, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und ich fand das immer so gut auf den Punkt gebracht. Ich fand das immer so gut auf den Punkt gebracht, dass ich ein Lied darum herum machen wollte. Und das Lied heißt Utopie. 1, 2, 3. Es gibt Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenbad gibt's Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt's sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist der Rest ist Utopie. Es gibt die Krise. Krise und Kredite und Profite und Patente und die Rente und die Grenze und die Reisedokumente, Hundesalons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine, die Welt ist was Gemachtes. Ein trommelnder Hase aus Plastik mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Es gibt die Zuzahlungsbestimmung und dafür ein Formular. Es gibt Mahnungen und Fristen und das Abrechnungsjahr. Fernsehen und Statements, die allen gefallen. Und Banken und Ämter und alles in allem. Habe ich viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich erkläre meine Steuer und sie erklärt sich mir nicht. In Brüssel sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht. Ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Die Welt ist was Gemachtes und du lebst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 18. September bis zum 2. Oktober 2023. Katalanisches Labyrinth. Spaniens Präsident verhandelt hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Kern der Rechtskatalanisten von Junts unter Carles Puigdemont, dem geflohenen Ex-Präsidenten Kataloniens, der sich in Brüssel aufhält, genauer gesagt in Waterloo. Hauptpunkte der Verhandlungen sind Generalamnestie für alle Straftaten und für alle verurteilten Separatisten, die wegen Aufruhr, Widerstand, Zerstörung öffentlichen Eigentums, Blockierung von Zugstrecken, Autobahnen etc. in Haft waren bzw. angeklagt sind. In erster Linie aber wollen die 60 politischen Profi-Anführer straffrei ausgehen. Zudem wird ein Referendum zur Loslösung Kataloniens von Spanien gefordert. Erst dann wolle man einer Regierungsbildung unter Pedro Sánchez zustimmen. Diese Leute sind sich natürlich sehr bewusst ihrer privilegierten Zünglein an der Waage-Position, die sie im Moment durch eine Pattsituation zwischen rechts und links hier in Spanien haben. Nun hängt die Latte also derart hoch, dass Neuwahlen immer wahrscheinlicher werden. Oder dass vielleicht sogar eine Gruppe von Überläufern die Sache löst, auf eine andere, auf eine, ja, etwas heimliche oder schmutzige Art. Wie gesagt, Neuwahlen werden immer wahrscheinlicher. Junts, die Puigdemont-Partei, hat 7 Abgeordnete, die das Zünglein an der Waage in Madrid zur Bildung einer Regierung bilden. Trotz spürbarer Stimmenverluste und weniger separatistischer Abgeordneter hat die seltsame Pattsituation dem katalanistischen Independentismo unverhofft Auftrieb verschafft. Ein goldener Apfel ist ihnen sozusagen in den Schoß gefallen. Am 11. September, dem Feiertag des katalanischen Nationalismus, waren indes deutlich weniger Menschen bei den Veranstaltungen und Demos als in den Jahren vor der Pandemie. Ein Unglück ist geschehen, ein fürchterliches Unglück. Vier junge Menschen verloren am vergangenen Sonntag, dem 10. September, ihr Leben, als sie am späten Abend in Montmeló eine schlecht einsehbare Zugstrecke überquerten und den aus der Kurve kommenden Nahverkehrszug, der hatte 100 Stundenkilometer drauf, nicht sahen. Ein schreckliches Unglück. Es waren drei Mädchen und ein Junge. Kulturstadt, Theaterstadt Barcelona. Einen nie erlebten Boom. Genossen im vergangenen Jahr und im ersten Halbjahr 2023 die Theater- und Musikhallen der Stadt. Der Sektor zog in der vergangenen Saison 2.789.751 Zuschauer an. Das sind 17% mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen an den Theaterkassen belaufen sich auf 85 Millionen Euro. Das beste Ergebnis in der Geschichte der Stadt. Fantastische Zahlen also, schwärmte zu Beginn des Monats Isabel Vidal. Die ist Präsidentin von ADETCA. Das ist die Asociación de Empresas de Teatro de Catalunya. Man hofft, in dieser noch laufenden Saison die 3 Millionen Zuschauergrenze zu überwinden. Theater bzw. Spektakel schließt hier natürlich Shows wie die Zauberschau des großen Magiers Mago Pop mit ein, nämlich mit seiner Nada es Imposible Broadway Edition und zahlreiche Musicals wie Grease oder Pretty Woman am Tivoli oben. Das also gehört mit dazu. Mago Pop wurde von 219.726 Zuschauern besucht. Wenn man bedenkt, dass die Eintrittskarten im Durchschnitt nicht unter 50 Euro betragen, eine hübsche Summe, die da zusammenkommt. In den kleineren Sälen mit ca. 200 Zuschauerplätzen, wie die Sala Arts Teatre Barcelona in der Calle Jonqueras, kamen 7.906 Personen, immerhin, um das Stück No Etwestech per Sopar zu sehen. Oder Ellas y Ellos mit 6.512 Zuschauern. Oder noch besser der Klassiker La Casa de Bernarda Alba von García Lorca mit 4.352 Zuschauern. In der letzten Saison wurden hier in Barcelona insgesamt 1.072 Stücke bzw. Spektakel aufgeführt, 34 weniger als in der Saison davor. Musik 66% der Produktionen des Sektors waren aus Katalonien, 20% aus Restspanien und 26% waren ausländische Produktionen. Genres geordnet, dominiert hier das Drama mit 1,26 Millionen Zuschauern, dann andere Genres mit 547.640 und Musicals oder Musiktheater, die zogen 470.962 Personen in ihre Säle. Erfolgreichstes Theater war das Victoria mit 223.204 Zuschauern, gefolgt vom Gran Teatre del Liceo mit 212.395 Zuschauern und dem Coliseum mit knapp 200.000 Besuchern. Nach Sprachen klassifiziert war Katalanisch zwar die dominierende Sprache mit 457 Spektakeln, in denen, wie gesagt, Katalanisch gesprochen wurde, doch sind das 11% weniger als im Vorjahr, während die spanischsprachigen Aufführungen mit 317 Stücken 19% zulegten. Barcelona, Stadt der Palmen. Nach dem tragischen Unglück im vergangenen Monat im Raval, als eine junge Frau von einer umknickenden Palme erschlagen wurde, haben die Behörden der Stadt damit begonnen, die Palmen, besonders die Palmen auf Schulhöfen, zu inspizieren und die mögliche Gefahr eines Umknickens zu untersuchen. Das Gartenbauamt Parques y Jardines hier der Stadt hat in den letzten Wochen 914 Palmen vom Typ der Unglückspalme aus dem Raval untersucht. Das ist ein Dattelpalmentyp. Es wurden bereits etliche Palmen aufgrund von Hydrostress gefällt. nämlich 308 Dattelpalmen sind verschwunden. Das Problem ist, die Palmen trocknen wegen Wassermangels aus und der Stamm wird brüchig. Besonders die Palmen auf den Schulhöfen und besonders dem Schulhof der Antoni-Brussi-Schule im Bezirk San Martí lösten bei besorgten Eltern Ängste aus. Thema Superias, verkehrsberuhigte Zonen hier in der Stadt Barcelona. Die Richterin Nummer 5 beim Verwaltungsgericht von Barcelona hat das Rathaus von Barcelona angewiesen, Achtung, die Bauarbeiten der Fußgängerzonen in der Straße Consell de Cent rückgängig zu machen. Ja, Sie haben richtig gehört, verehrte Hörerinnen und Hörer. Das 25-Millionen-Projekt der langen Consell de Cent Straße soll plötzlich ein Jahr nach Fertigstellung rückgebaut werden. Ein unglaublicher Irrsinn, der so gut wie gegen alles verstößt, was man gesunden Menschenverstand nennt und gesundes Leben natürlich. Denn die Reform ist klimafreundlich, nachbarschafts- bzw. anwohnergerecht und schön anzusehen, erhöht die Lebensqualität, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Anwohner. Das Projekt war vom Fonds der EU Next Generation finanziert worden. Eine Organisation mit dem Namen Barcelona Oberta hatte geklagt. Es handelt sich dabei um Geschäftsleute und Manager aus der Tourismuslobby. Bürgermeister Colboni hat Einspruch gegen den Beschluss der Richterin eingelegt. Ein Entrüstungssturm unter Anwohnern und Umweltverbänden und Leuten in der Stadt ist ebenfalls losgebrochen. Die Exteniente der Alcalde, Janet Sanz, erklärte, dass der Beschluss gegen das Gemeinwohl verstoße. Ada Colau sagte, dass eine Lobby das Auto über die Gesundheit der Bürger stelle. Und Superia 2, die Kläger gegen die Superia, Consell de Cent, machten dann prompt nach ein paar Tagen, nach dem Proteststurm, einen klaren Rückzieher. Barcelona Oberta, so heißt die Organisation, die Klägergruppe, erklärte am 8. September schon, dass man keinen Rückbau fordere. Man wolle lediglich den Zugang für die Autos in Richtung Zentrum garantieren. Aha, der Präsident des Vereins, Herr Gabriel Junet, sagte gegenüber den Medien, wir wollen die Bürger beruhigen. Wir werden keinen Rückbau fordern. Wir wollen nur freie Durchfahrt für Autos und Dialog. Aha. Nach unserer Meinung ein klarer Fall von Lawfare. Das heißt, umweltfreundliche Projekte mit Prozessen überziehen, mit Klagen, so absurd sie auch sind, um Stress bei den Verantwortlichen zu erzeugen. Esteu escoltant Contrabanda FM. A 91.4 a Barcelona. Thema Nationalismus und Feiertage. Der katalanische Nationalfeiertag, der 11. September, lief dieses Jahr relativ ruhig und gelassen ab. Alle seit Jahren üblichen Rituale spulten sich geschäftsmäßig ab. Von Kranzniederlegungen für die Märtyrer von 1714 bis zur Großdemo, Konzert am Triumphbogen, Merchandising und Agitationsmarkt am Passeig Lluís Companys. Die Guardia Urbana Polizei zählte 115.000 Demonstrationsteilnehmer. Die Veranstalter redeten von über 800.000. Das Übliche, aber schon die Bilder zeigten, es war spürbar und sichtbar weniger als im vergangenen Jahr. Beziehungsweise als in den vergangenen Jahren. Der ultranationalistische Kulturverein ANC forderte die sofortige Unabhängigkeit oder Neuwahlen, an denen man teilnehmen werde. Man wolle kandidieren. Die andere ultranationalistische Organisation Omnium gab die Zahl 1.432 Personen heraus, die von der Amnestie gegen die sogenannten Opfer der Repression durch den spanischen Staat amnestiert werden müssten, wie sie sich ausdrücken. Kataloniens Präsident Pere Aragonés wurde routinemäßig ausgepfiffen von denen, die nicht mit dem verhassten spanischen Staat verhandeln wollen. Botifler, Verräter, Verräter, rufen sie immer wieder. Andere Leuchttürme des katalanischen Independentismo gaben ihre schönsten Blütenträume routinemäßig zum Besten. Man werde am Tag nach der Amnestie die einseitige Unabhängigkeit sofort wieder ausrufen. Das sagte Frau Dolors Feliu. Die ist die Führerin des ANC. Und man wolle verhandeln, dass der Staat das Ergebnis des 1. Oktober anerkenne. Gemeint ist das Chaos-Referendum vom 1. Oktober 2017, an dem sich ca. 28% der Bevölkerung beteiligt hatte. Das sollte in den Augen dieser Frau genügen, um die Unabhängigkeit zu legitimieren. Und so ging es weiter. Die rechte spanische PP und andere Parteien und Organisationen kündigten eine Großdemonstration gegen die Amnestie an, die von der Regierung Sánchez angepeilt wird. Und so kreist der ganze schon längst überwunden geglaubte Separatismus-Zirkus erneut hoch und leitet seine nervtötenden Tanzveranstaltungen ein. Irre. Contrabanda FM 91.4, una radio lliure en un món poc lliure. Protestkultur in Barcelona. An der für den 8. Oktober in Barcelona vorgesehenen Protestdemonstration gegen das von der Regierung Sánchez vorbereitete Amnestiegesetz für die katalanischen Separatistenführer und Aktivisten werden führende Persönlichkeiten der rechten PP-Partei teilnehmen. Unter anderem hat auch die Präsidentin der Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ihre Teilnahme angekündigt. Der Protestmarsch wird offiziell von der Organisation Sociedad Civil Catalana, SCC, veranstaltet. Sprachenstreit in Spanien. Eine der vom Katalanismus geforderten Maßnahmen zur Unterstützung der Amtseinführung von Pedro Sánchez ist, der katalanischen Sprache den Status der Koofizialität zu verleihen. Das heißt, es soll im spanischen Parlament katalanisch gesprochen werden. Mit drangeklemmt an diese Maßnahme haben sich sofort die zwei weiteren großen Regionalsprachen Spaniens, das Baskische und das, also das Euskeda, und das Galizisch, das Gallego. Dann könnten die Sozialisten mit der Unterstützung der nationalistischen Regionalparteien ERC, Bildu, PNV und BNG rechnen. Die Verhandlungen und administrativen Maßnahmen sind eingeleitet. Schon bald wird man im spanischen Parlament ein ungewohntes Bild sehen können. Nein, man hat es schon gesehen, und zwar vor 2 Tagen. Abgeordnete, die mit Kopfhörern die Reden der Minderheitspolitiker in Simultanübersetzung anhören. Es wird Dolmetscherkabinen geben, es werden weitere Kosten entstehen, doch die Freude der Minderheitensprachler, die als spanische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen natürlich auch perfekt Spanisch sprechen, wird demonstrativ sein. Die Sprachen Baskisch, Katalanisch und Gallego im Europaparlament als offizielle Sprachen anerkannt zu bekommen, wird allerdings weit schwieriger sein. Soeben hat das Europaparlament einen entsprechenden Antrag Spaniens auf unabsehbare Zeit vertagt. Thema unser Trinkwasser. Es gibt immer mehr Chemiegifte und Medikamente im Trinkwasser. Die katalanische Landesregierung Generalitat plant, zusätzliche Säuberungsmaßnahmen zur Reinigung des Trinkwassers in die Wege zu leiten. Man hat festgestellt, dass in zunehmendem Maße Reste von Medikamenten und Pharmaka im behandelten Trinkwasser sind, das aus den Wasseraufbereitungsanlagen stammt. Dies wird angesichts der steigenden Wasserknappheit immer dringlicher, denn in den wiederaufbereiteten Abwässern befinden sich zunehmend so nette Sachen wie Antidepressionsmittel, Psychopharmaka, Antibiotika und andere Medikamente. Das Wasser stammt aus den Abwässern der Haushalte, also Badewannen, Duschen, Klos und so weiter. Diese Abwässer werden direkt in die Flüsse Llobregat, Ter, El Besós, El Ripollet und El Congost geleitet. Diese Flüsse sind in ganz Katalonien, nicht nur hier in Barcelona. Laut Angaben der ACA, das ist die Agencia Catalana de l'Aigua, wird bereits die Hälfte unseres Trinkwassers aus den Kläranlagen gewonnen. Die bisherigen Methoden und Klärfilter sind nicht in der Lage, die Pharmaka- und Drogenrückstände zu eliminieren. Da gibt es nämlich auch jede Menge Kokainreste und was weiß ich noch alles herauszufiltern. Damit wir, wenn wir ein Glas Wasser trinken, nicht stoned werden. Oder uns übel wird oder wir schwindelig auf die Straße rennen. Auf einem ungewollten Trip. El día 29 de septiembre presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Dedi Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Presentación el día 29 de septiembre a las 7 de la tarde, en el Ateneo Enciclopédic, en la calle Reina Amalia 38, cerca del Paralel. Nos acompañará con su voz y guitarra el sobrino del diablo. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. ¡Os esperamos! Recuerda, el 29 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Ateneo Enciclopédic, en la calle Reina Amalia 38. Fun City Barcelona. In der Tageszeitung El Periódico erscheint am 13. September ein groß angelegter Artikel von Frau Patricia Castan, der die Entwicklung des Tourismus in Barcelona in den letzten 30 Jahren darstellt. In 10 Punkten werden die wirklich schwindelerregenden Phänomene beschrieben, die der Massentourismus zeitigt. Zuerst betont der Artikel, dass der Saisontourismus schon seit langer Zeit durch den Ganzjahrestourismus ersetzt wurde. Das heißt, die Massen kommen anstatt nur zum Sommerurlaub oder zu Ostern oder zu Weihnachten jetzt flächendeckend, oder besser gesagt zeitflächendeckend, das ganze Jahr über. Vor 30 Jahren trat der Tourismusverband von Barcelona zusammen, das sogenannte Consorcio Turismo de Barcelona, um nach der erfolgreichen Olympiade 1992 zum großen Schlag auszuholen. Danach hat die machtvolle Projektion der Tourismusware Barcelona als Produkt, eine Stadt als Produkt, für die weltweiten Massen Jahrzehnt für Jahrzehnt jeden Rahmen gesprengt. Erst die Pandemie 2020 bis 2022 konnte diese Entwicklung etwas bremsen, doch jetzt ist die Tourismusmaschine erneut heiß gelaufen und schleust mit verdoppelter Wucht die Massen in die Häuser und Straßen dieser Stadt. 10 Punkte, die Patricia Castan als schwindelerregend bezeichnet, sind: Punkt 1. 285% mehr Hoteltourismus. Waren die Hotelbesuche 1993 mit 2,45 Millionen beziffert, so waren es 2019 9,47 Millionen, zu denen man die 9.600 Tourismuswohnungen, die offiziellen, hinzufügen muss. Das sind nur, wie gesagt, die offiziellen Tourismusunterkünfte in Privatwohnungen mit Lizenz. 19,8 Millionen pro Jahr in Barcelona. 366,4% mehr als vor 30 Jahren. Zweiter Punkt, die Zahl der Hotels. Da gibt es eine Zunahme von 155 1993 auf 434 in drei Jahrzehnten. Die Zahl der 5-Sterne-Hotels ist von 5 1993 auf 39 2019 geklettert. Punkt 3, Kreuzfahrtschiff-Tourismus. Der ist erschreckend angewachsen. 1993 waren Kreuzfahrten allein in den USA populär. Dann schwappte das Phänomen nach Europa rüber. Allein in diesem Jahr, 2023, haben bereits 250 Kreuzfahrtschiffe im Hafen angelegt. 152.082 Kreuzfahrttouristen sind die Rambla hochgeströmt. 2019 waren es 800 mit 3,18 Millionen Besuchern. Viertens, Thema Flughafen. 52,7 Millionen Passagiere sind es mittlerweile, so viele wie Spanien Einwohner hat. Allein in Barcelonas Flughafen El Prat. Von der Tourismusindustrie und ihren Konzernen bejubelt, für die Anwohner ein Albtraum. Punkt 5. Internationaler Tourismus. Sowohl der nationale als auch der internationale Tourismus ist explosivartig gewachsen. War das Verhältnis national-international 1993 38-62%, so ist es heute 17-83%. Punkt 6. Kongresse und Massentourismus. der ist um 279% gewachsen. 664.607 Messebesucher sind es mittlerweile. Die Zahl der Messen und Kongresse ist von 710 auf 1733 angewachsen. Thema Sagrada Familia. Der Gaudi-Tempel hat die Zahl der Besucher von 1993 mit 660.000 auf 2022 mit 4,7 Millionen gesteigert. Eine irre Masse an Menschen. Punkt 8. Freizeitausgaben. Wurde vor 30 Jahren 84% des Budgets eines Reisenden für Essen ausgegeben. So sind es heute 47%, die für Essen ausgegeben werden, 16% werden in Einkäufen investiert und 21,4% in Freizeitgestaltung, das heißt Schwimmkurse, Tauchkurse, Ausflüge und so weiter. Museen natürlich nicht vergessen. Punkt 9. Tourismussteuer oder Kurtaxe, wie man das auf Deutsch nennt. Seit 2012 existiert in Barcelona eine lokale Tourismussteuer, die 253 Millionen Euro in die Kassen der Stadt gespült hat. Mit diesem Geld wurden 450 urbane Projekte finanziert. 6,25 Euro zahlen Hotelgäste pro Person und Übernachtung. 5,75 Euro Kreuzfahrtpassagiere. Punkt 10. Reisemotiv. Ja, ich lasse das Schlagzeug mal ausblubbern. Ja. Punkt 10. Reisemotiv. 830% Zunahme bei Ferienreisen. 65,3% Zunahme für Geschäftsreisen. Barcelona, Crime City, Hauptstadt des Verbrechens. Schwer verletzt wurde ein Mann ins Krankenhaus überführt, nachdem er sich gegen einen Straßenräuber gewehrt hatte, der ihm das Handy entrissen hat. Es geschah am Mittwoch im Bezirk Poblenou. Und Drogenpreise werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen steigen, weil es wurden mehrere Drogenladungen beschlagnahmt. Barcelona, Drogenhauptstadt Kataloniens. Seit die Polizei die Küste von Gibraltar für die Drogenimporte aus Nordafrika scharf ins Visier genommen hat, hat sich die Drogenroute nach Spanien jetzt auf die katalanische Küste verlegt. Andalusien ist ziemlich dicht. Jetzt landen die Drogenlanchas, die sogenannten Schnellboote, vollgepackt mit Haschisch, Rohopium und Kokain bei Sitges, Mataró und Sant Pol de Mar. Hier direkt bei uns um die Ecke. In Begur, in Baix Empordà, wurde eine Großladung mit 76 Bündeln durch eine sogenannte Narcolancha abgeliefert. Doch der LKW, der das ganze Zeug aufladen sollte, kippte am Strand um und die Ladung landete, das passierte am Sonntag, im Meer, wo sie von der katalanischen Polizei sichergestellt wurde. Allein in diesem Jahr hat die Mossos-Polizei 5 Narkoboote vor der Küste zwischen Sitges und Mataró sichergestellt. Und ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Und meine Väter sind schwarz, meine Brüder sind gelb, meine Mütter sind rot und meine Schwestern sind hell. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich lebe von Luft und ich lebe von Liebe und ich lebe von Licht und ich lebe von Brot und ich hab zwei Augen und ich kann alles sehen und ich habe zwei Ohren. Herbstanfang und Kino im Niemandsland für die Wochen bis zum 18. Oktober 2023. Wie ich so im Florida Blanca Renoir Kino in der Florida Blanca Straße sitze und mit mir nur zwei ältere Herren zwei Reihen vor mir sitzen, bekomme ich kurz Angst, dass die Vorführung aus Mangel an Zuschauern vielleicht abgeblasen werden könnte. Aber nein, da kommen noch drei Damen und zwei junge Burschen. In den anderen Sälen des Kinos laufen Filme wie Barbie und Oppenheimer und die werden kräftig und gut besucht, wie ich aus dem Gedränge, das vorhin am Eingang herrschte, schließe. Mein Freund Joachim aus Berlin erzählte mir unlängst, dass er im Movimiento-Kino auf dem Cottbusser Damm war und nur drei Zuschauer da waren. Das Movimiento, so mein Freund, braucht mindestens fünf zahlende Zuschauer, um allein die Stromkosten hereinzubekommen. Das heißt, unter fünf gibt es keine Aufführung. Aber zurück zu meinem Film. Ein Reißer, Hochspannung, Adrenalinstöße noch und nöcher. Todos los nombres de Dios. So heißt der Streifen, alle Namen Gottes. Der neue Film des Regisseurs Daniel Galpazzolo nach dem Drehbuch von Chema Ventura mit dem bekannt beliebten Mimen Luis Tosar und Frau Inma Cuesta. Wenn ich sage ein Reißer, dann übertreibe ich wirklich nicht. El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo. ¿Cómo ha ido la noche? ¿Vienes ya para casa? Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto. Sácame de aquí. Va, sácame de aquí. Santi, ein Madrider Taxifahrer, gerät vor dem Flughafen in Madrid in ein Attentat und wird von dem einzig überlebenden Dschihadisten Hamza entführt. Der 21-jährige Hamza hat aber noch einen Sprengstoffgürtel am Leib befestigt, den er aus irgendeinem Grunde nicht aktiviert hatte. Die Explosion auf der Leinwand reißt die Zuschauer förmlich von den Sitzen. In dieser Richtung wird ordentlich geklotzt. Aber sonst wird keines der bekannten Klischees ausgelassen, die um die islamistischen Attentate kreisen. Junge, fehlgeleitete Araber, Marokkaner in diesem Falle, ihre netten, integrierten Schwestern und Mütter, die aus allen Wolken fallen. Wenn herauskommt, dass der Sohn oder der Bruder ein fieser, gemeiner Terrorist ist, der unschuldige Menschen abschlachtet, dann der heimtückische Terrorchef, der im Hintergrund die Fäden zieht. Eine professionelle, von ethischen Skrupeln geplagte spanische Polizei mit der Einsatzleiterin, Polizeichefin Pilar, dargestellt von der hübschen, energischen Inma Cuesta. Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas. Pero han sido dos explosiones, no tres. Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. Fabio, no te mojas. No, padre, no me coges el teléfono. Ich will hier nicht allzu viel verraten, doch liegt der Hochspannungsreiz des Films in dem, was man auf dem Werbeplakat des Films sieht. Wenn ich jetzt erzähle, was man auf dem Poster sieht, und das hängt an allen Bushaltestellen, begehe ich also keinen Verrat an der Handlung des Films, keinen Spoiler. Luis Tosar, der Taxifahrer Santi, schreitet schwitzend mit einem Sprengstoffgürtel am Leib, der mit vier Schlössern, wie gesagt, an seinem Körper angebracht ist, über die Gran Via von Madrid, umringt von Panzerwagen der Polizei und einem Großaufgebot von Antiterror- und Spezialeinheiten. Eine irrsinnige Metapher auf die Lage des unbeteiligten Individuums im Zeitalter des Terrors. El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo. No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento. Esto es una equivocación. Bei allen kleinen Schwächen des Films, was Rhythmus oder Besetzung betrifft, so ist er ein Muss für alle, Achtung, für alle Luis Tosar-Fans natürlich. Der Mann ist absolut leinwandfüllend und Freunde von Actionstoff kommen voll auf ihre Kosten. Interessant hier übrigens die Figur des Terroristen Hamza, der den guten Terroristen verkörpert, der im letzten Moment zurückschreckt und nicht fähig ist, die befohlene Bluttat auszuführen. Denn unter den 100 Namen Allahs ist auch Allah der Barmherzige und der das Leben gibt. ¿A qué está jugando? Apuesto que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mit der Figur des Hamza bleibt der Film im politisch einigermaßen korrekten Fahrwasser. Man könnte da nämlich so den Verdacht haben, oh Hilfe, islamophob und guckt mal, die sehen uns alle als Terroristen. Weit gefehlt. Also, er bleibt im Fahrwasser des politisch Korrekten, denn es sind die machiavellischen, teuflischen Hintermänner, die eine nach höheren Idealen lechzende Jugend zum Bösen verführen. Hundert Minuten Hochspannung, Dolby Digital, Sprache Castellano, Produktionsjahr 2023, seit dem 15. September hier in Spanien in den Kinos. Todos los nombres de Dios, alle Namen Gottes. Ein paar Anmerkungen zum Regisseur. Daniel Calparsoro debütierte 1995 mit Salto al Vacío, Sprung ins Leere. Calparsoro hat sich im Genre Actionfilme einen Namen gemacht mit Guerreros und Invasor, die auch in das Kriegsfilmgenre hineinspielen. Auch hat er die Miniserien wie El Castigo, Die Strafe, La Ira, Der Zorn, Inocentes, Unschuldige und Tormenta gedreht. Tormenta heißt Gewitter. Seine Filme haben stets einen sozialen und politischen Hintergrund, der anhand der Handelnden überzeugend mit in die Darstellung einfließt. Florida Blanca Kino alle Namen Gottes, todos los nombres de Dios ansehen. Und hiermit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören, verehrte Hörerinnen und Hörer. Bleiben oder werden Sie glücklich? Bitte, das wünscht Ihnen Ihr Detlef Jeskatz. Agur, tschüss, adeo, bis in 2 Wochen. Und nicht vergessen, kaufen Sie das Contrabanda-Buch. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. 302 Seiten, 16 Euro, erhältlich über Contrabanda. Nicht in den Buchhandlungen.